Und wenn dich vom Satan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah, denn er ist ja der Allhörende und Allwissende.